Rainbow to the Stars Remix, extra für Nachtschwimmer. 22:28 Uhr, heute am Freitagabend. So, dann müsste man jetzt langsam wohltätig sein. Mein Freund L habe ich ja schon begrüßt, dann begrüße ich noch die Kelly. Kelly 2000, grüß dich. Und den Bud. Bud Bundy, der Bruder von der Kelly. Und er ist immer noch solo. Ja, Bud, was ist denn los? Wir müssen da was tun, ne? Ich habe total abgeschlossen mit Weibern. Ja, Bud, komm, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Jetzt, irgendwie, wie kann ich dich aufhalten? Was können wir denn machen? Ja, Bud. Bud. Von jetzt an ist mein Leben ohne Mädchen. Ich bin fertig damit und ich meine es diesmal. Oh, da ruft's an. Da ruft bestimmt eine an, Bud. Komm. New. Ich werde heute ein bisschen helfen, dem Bud. Ja. Vor kurzem hatte sich ja eine gemeldet, aber die hatte Masern. Das musste man dann absagen für den Bud, aber er wäre auch mit der ausgegangen. Ganz neue Gruppe ist Slam Crazy. Uhr, Radio Regenbogen, Verkehrsservice mit einer Meldung in die Schweiz, N1 Zürich, Richtung Bern, zwischen Dittikon und Baden-Ost, hohes Verkehrsaufkommen, 4 Kilometer Stau. Radio von hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann Donnerstag schon mal, ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt? Was kommt jetzt? Achtung! Gewinnspiel. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Es gibt wieder eine CD zu gewinnen. Oh. Yeah. Yeah. Yes. Ja? Was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel. In diesem Zusammenschnitt, der jetzt kommt, da müssen 500 Interpreten erraten werden. 5. Ja! 4. 22:38 Freitagabend und hier sind wir mitten in unserem Gewinnspiel und ich habe schon jede Menge Faxe hier. Ich kann mal kurz die Faxnummer nochmal sagen. 0621 3375 266. Dann gibt es noch die Top 100. Da gibt es Überraschung ist eigentlich nicht, aber lasst euch überraschen. Der dann vielen Dank, habe ich schon die ersten Blondinenwitze durchgefaxt bekommen, weil die gehen mir langsam aus, da brauche ich unbedingt neue Nachtschwärmer. Dann gehen meinerseits herzliche Grüße ins Kinzigtal zu der Maren. Welchen Steinach genau? Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Wer schon 5 zusammen hat, der kann anrufen 0138 8000. Was machst du hier wieder? Er sabotiert, das zieht eine Strafe nach sich, eine Disziplinarstrafe. Wer wirst du denn? Also, ruf mich an, 018. 8000, nonstop, ruf an. Telefontreff, ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt, hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Hey! And I want my favorite DJ. Give everybody the word. Radio Regenbogen. Zwischenzeitlich 22.46 Uhr und ich habe jetzt in der glühenden Leitung den Marcel Aus Trossingen. Marcel, grüß dich. Grüß dich. Die Musikstadt Trossingen? Ja, genau. Wunderbar. So, wir wollen jetzt 5 Interpreten von dir. Ja, also einmal war es 20 Fingers. Richtig. Midnight Dub Cats. Ganz genau. Michael Jackson. 3. Wakefield. 4. Und das Lachen im Hintergrund war TNT. Yeah. Alles klar, super stark. Alle anderen legen bitte auf. Toll, klasse. Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Das halte ich im Kopf nicht auf. Freitagabend. Nicht langweilig hier, tut mir leid. Ich suche mir eine andere Show. Mach mir keine Sperrenzchen. Schlimmer kann es nicht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihre Programmzeitschrift oder schalten Sie ein, ohne zu fragen. Hi, this is Captain Jack. Do you really follow me into the light? When the strike is on, when the strike is on my side. Do you really make a man of dynamite? Love and peace is our fight. All for one. Come together, friends. We have to take this chance. All for one. Come together, friends. We gotta take this chance tonight. Forward march. Drill instructor, tell me what. Jack wieder ganz dick im Geschäft, ha? Jetzt habe ich die Liste der Top 100 vor mir. Und da wollen wir mal ganz hinten oder ziemlich hinten anfangen. Zum Beispiel von Platz 43 auf Platz 10 gestiegen. Hier kommt die Maus mit Stefan Raab. Platz 9, letzte Woche 7. Backstreet Boys, Herz in Herz. Platz 8, letzte Woche 6. How Deep Is Your Love, Take That, 15. Letzte Woche auf 7 wieder gestiegen. Knocking, Double Vision. Von 5 auf 6. Love Message von 9 auf 5. Oh, die steigen. Dann Tic-Tac-Toe, ich finde die scheiße. 4 geblieben. Spaceman 3, Lemon Tree. Platz 2. Ihr wisst jetzt, was jetzt kommt? Vor 3 Wochen habe ich es angekündigt. This is the big one. Let's go with this week's chart topper. Here it is. It's number 1. Uno, dos, tres, cuatro. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die absolute Nummer 1. Much more music, now. Yeah! What I want everyone to do is count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zero. Also, jetzt geschafft. Eigentlich hätte es ja letzte Woche schon Nummer 1 sein müssen, meinen Berechnungen nach. Aber immerhin, sonst hätte ich nämlich Riesenwetten verloren, Nachtschwärmer. Ill, was meinst du dazu? Ich habe eine Woche lang nicht geduscht und jetzt gehe ich ins Bett. Aber bevor ich das tue, will ich euch was sagen. Was willst du mir sagen? Du freust dich, dass das die Nummer 1 ist und dass dir die gefällt, oder? Oh Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Raus, Schuhverkäufer. Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Multishop präsentiert das ultimative Angebot für alle Oldie-Fans. Nicht zwei, nicht drei, ganze 10 CDs mit über 200 Hits in reinster Qualität. Alle zusammen für sage und schreibe nur 89 Mark. Bestellen Sie jetzt unter 0781 6484. Na, trauen Sie Ihren Ohren? Dann schnappen Sie sich ein Telefon, denn dieses Angebot ist in keinem Geschäft erhältlich. Bestellen Sie Ihre Oldie Collection unter der Rufnummer 0781 6484. 10 CDs mit Super Sound und Stars wie Little Richard, den Beach Boys, Mango Jerry, Dave D und Tina Turner. Über 200 Superhits für nur 89 Mark plus Porto und Versand. Tun Sie was für Ihre Ohren. Rufen Sie jetzt an 0781 6484. Go and get just the best. With the Robert Myers, the Mighty Dubcats, and the Blue Chin. 40 cool tracks, including number one hit, Lemon Tree. Now you've got it. Just the best, Volume 7. E-Double-CD. Hey, hey, alles fertig zum Manöver? Huber, Sie übernehmen die Artillerie, Czerny, die Infanterie und Kratochwil. Sie sind das feindliche Flugzeug. Aber Herr Unteroffizier, ich bin ja gar kein Flieger. Ich habe ja nicht einmal einen Pilotenschein. Was, Kratochwil? Befehlsverweigerung? Wenn ich sage, Sie fliegen, dann fliegen Sie. Zum Befehl, Herr Unteroffizier. Also, warum nicht gleich so? Und jetzt ab in die Kantine, Red Bull fassen. Ah, Red Bull? Ich verstehe, Herr Unteroffizier. Na, endlich, Kratochwil. Und, Parole? Wenn du gehorsamst, Red Bull, verleiht Flügel. Ladies and Gentlemen, Volkswagen presents Bon Jovi European Tour 1996. Am 16. Juni live in Stuttgart. Mit dabei der Golf Bon Jovi als Limousine, als Variant und als Cabrio. Und das Größte, alle drei zu einem besonders günstigen Preis. Der Golf Bon Jovi, jetzt live bei Ihrem Volkswagen-Partner. Hinter dem Horizont liegt das Geheimnis zu einem neuen Anfang. Spektakuläre Action, futuristische Visionen, sensationelle Effekte. Kevin Costner, Dennis Hopper, Gene Triplehorn, Tina Majorino in einem der außergewöhnlichsten Filme unserer Zeit. Waterworld, jetzt auf Video. Hier Freddy Frisch von den Gefago-Getränkespezialisten. Mit einer Information, die Gold wert ist. Entdecken Sie ein aufregendes Geschmackserlebnis bei Gefago. Goldochsen Original, Ulms flüssiges Gold. Als klassisches Vollbier, als Original Light mit leichten 2,4% und berauschend schwipslos als Original alkoholfrei. Probieren Sie gleich mal bei den Gefago-Getränkespezialisten, denn Zeit ist Gold. Goldochsen Original. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Circles on, circles on, circles on, circles on, circles on. The circle's on. The circle's on. The circle's on. The circle's on. The circle's on. The circle's on. Warte mal, jetzt kommt gleich wieder Aktuelles. In dieser Zeit will ich mit diesem Schuhverkäufer kurz Tacheles reden. Das ist mir egal. Doch, du kommst nachher dran. Warte ab. Und jetzt das Wetter von hier. Bei einer starken, nur vorübergehend auflockernden Bewölkung treten zunächst noch einzelne Schauer auf. Nächtliche Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen klingen die Niederschläge allmählich ab und von Südwesten her kommt zeitweise die Sonne durch. Dabei werden im Schwarzwald Temperaturen von 7 bis 10, am Rhein von 12 bis 16 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger südwestlicher Wind. Und jetzt, was in der Welt passiert und hier interessiert. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Volker Wingerath. Experten der Europäischen Union haben Forderungen nach einem Exportverbot für Rindfleisch aus Großbritannien eine Absage erteilt. Stattdessen sprachen sie sich nach Beratungen in Brüssel für weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Rinderseuche BSE aus. Die jüngsten britischen Studien bewiesen bisher nicht klar, dass BSE auf den Menschen übertragbar sei. Neben anderen Staaten hatte zuvor Deutschland ein Einfuhrverbot verhängt. 3 Wochen nach seiner Flucht aus einem italienischen Gefängnis ist der Achille-Lauro-Entführer Magid El Molki im Süden Spaniens gefasst worden. Sein Aufenthaltsort wurde entdeckt, als er mit einer Freundin in Italien telefonierte. Das teilte die Polizei in Rom mit. Die Regierungen Italiens und der USA zeigten sich erleichtert über die Festnahme. Ex-Sowjetpräsident Gorbatschow will offenbar auf seine Kandidatur bei den russischen Präsidentenwahlen verzichten. Er sei bereit, seine Kandidatur zurückzuziehen und den liberalen Kandidaten Jawlinski zu unterstützen, sagte Gorbatschow in St. Petersburg. Zuvor war es ihm nicht gelungen, große Industriebetriebe bei der Wahlkampfreise zu besuchen. Mehrere Unternehmen ließen ihn nicht aufs Firmengelände. In einem Briefkasten im Londoner Stadtteil Wimbledon hat eine Explosion für Aufregung gesorgt. Die Vermutung, dass es sich um einen Bombenanschlag mit terroristischem Hintergrund handelte, erwies sich jedoch als falsch. Explodiert war nur ein Feuerwerkskörper. In der Bauindustrie drohen jetzt Streiks. Die Tarifverhandlungen über höhere Löhne im Baugewerbe sind geplatzt. Die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hat die Gespräche für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 1,3% geboten. Auf Antrag der Gewerkschaft soll der frühere Finanzminister Appel nun im Einkommenskonflikt schlichten. In München und Ludwigshafen sind am Abend Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Für die Beseitigung der 10-Zentner-Bombe im Münchner Stadtteil Moosach mussten tausende Bewohner ihre Häuser verlassen. In Ludwigshafen-Oggersheim mussten 115 Patienten einer Unfallklinik wegen der Entschärfung einer 5-Zentner-Bombe vorübergehend verlegt werden. Die Bombe war bei Bauarbeiten für ein Schwimmbad gefunden worden. Der Sport von heute. Mit großem Kampf und einem 3:1-Sieg über den Hamburger SV hat der Karlsruher SC den Ausgang aus dem Teufelskreis gefunden. Die Männer von Trainer Winfried Schäfer warten heute Abend mit dem ersten Rückrundenheimsieg in der Fußball-Bundesliga die Minimalchance auf einen UEFA-Cup-Platz. Die Partie begann mit einem Schock für den KSC. Erste Minute, erster Angriff und Elfmeter Spörl zum 1:0 für den HSV. Danach aber Karlsruhe wie in besten Zeiten und endlich auch mit Toren im Wildpark. Hessler per Elfmeter und dann die per Abstauber zum 2:1 Pausenstand. Danach begann das große Zittern der HSV mächtig am Drücker. Dann die Erlösung durch Thorsten Fink in der Nachspielzeit. Es ist der erste Heimsieg des KSC seit November. Der Abstieg dürfte damit kein Thema mehr sein. Michael Marx, Radio Regenbogen, Karlsruhe. Fußball-Bundesliga Schalke 04 hält Kurs auf einen UEFA-Cup-Platz. 1860 München hingegen hat den Anschluss an die vordere Tabellenregion verloren. Beim leistungsgerechten 1:1 blieben die Löwen am Abend zum 4. Mal in Folge sieglos. In der 2. Fußballliga spielten Wolfsburg, Waldhof Mannheim 2:0 und Hertha BSC Berlin, Arminia Bielefeld 0:0 unentschieden. Im Viertelfinal-Playoff der ersten Eishockey-Liga empfing der EHC Freiburg am Abend den EC Bad Nauheim. Die Hessen gelten als besonders kampfstark, es entwickelte sich ein wahrer Eishockey-Krimi. Spannung pur gab es vor 3500 Zuschauern im Freiburger Eisstadion. Mit 2:1 siegte der Gastgeber nach Treffern von Kaidarov und Perutka denkbar knapp. Den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich hatte Nauheims Schäfer in Unterzahl markiert. Sehr hart und kampfbetont, nie aber unfair ging es dabei zu. Die beiden Torhüter Haider und Scholz übertrafen sich gegenseitig mit ihren Rettungstaten. Titelverteidiger Freiburg kann nun am Sonntag in Bad Nauheim alles klar machen. Doch leicht wird das beileibe nicht. Arne Bicker, Radio Regenbogen Freiburg. Die Zeit 23:04. Und noch der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Lachschwärmer. Hier gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Oh, Charlie. Nachtschwärmer, alles klar. El, du sitzt hier hinter die Scheibe. Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das Weyer hat das versprochen. Hier gibt's keine Schuhe. El, bitte, wir sind doch kein Schuhladen, ne? Ja, aber du bist gleich ein Strumpf voller blutiger Knöchel, wenn ich hier meine Schuhe nicht verkaufe. Es gibt keine Schuhe hier zu verkaufen, El. Los jetzt. Mach Musik. Summer Day. So, Remix-Spezialaktion läuft. Kommen jede Menge CDs. Datbänder kommen rein, Kassetten. Aber bitte, wenn ihr Kassetten schickt, keine normalen. Es müsste schon Chrom sein. Bitte. Da hat wieder schon einer wieder eine normale geschickt. Eine ganz hundsgewöhnliche normale Kassette. Da reicht die Qualität nicht, Nachtschwärmer. So. Der nächste Nachtschwärmer-Remix, da hat sich einer DJ Panda vorgenommen und hat zusammengemixt die beiden Songs von meinem Freund DJ Panda. Und zwar ist der vom Bernd Kiefer aus Schramberg oder Waldmüschingen. Alles klar, Mama! Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. Ja. DJ Panda. Homeboy. Da, da, da, da, da. There is a word inside the music.